Kundgabe 5699. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.06.1953. Ihr habt doch einen Vater. Kindesverhältnis. Es gibt nichts, was euch unmöglich wäre, wenn ihr euch mit mir verbindet, wenn ihr mich um Kraft angeht, wenn ihr mich selbst also wirken lasset durch euch. Ihr habet nur noch nicht den rechten Glauben, und solange ihr zweifelt, hindert ihr selbst mich, dass ich eurem Willen nach tätig werde. Doch ihr sollet suchen, diesen Glauben zu gewinnen. Versetzet euch in den Zustand, dass ihr kindlich vertrauend mit mir redet, dass ihr euch wirklich fühlet wie Kinder, die zum Vater kommen in jeder Bedrängnis, sei es geistiger oder irdischer Art. Könntet ihr dieses Verhältnis zu mir herstellen, dann wird auch kein Zweifel mehr in euch sein, dass ich euch erhöre. Denn so ihr mich als Vater ansprechet, seid ihr auch überzeugt von meiner Liebe, die sich meinen Kindern zuwendet und ihnen Hilfe gewähret in jeglicher Not. Ihr habt doch einen Vater, ihr seid nicht verwaist. Ihr habt einen, der um eure Not und Sorgen weiß, der nur angerufen werden will, weil er nach der Kindesliebe verlangt und sie erwidern will. Wie reich seid ihr doch zu nennen! Ihr habt einen Vater im Himmel, der stärker ist als alle Mächte der Welt, der also auch alles abwenden kann von euch, was von Seiten der Welt an euch herantritt. Und weil ihr einen solchen, macht- und liebevollen Vater habt, wird euch selbst auch nichts unmöglich sein, weil ich euch stets mit meiner Kraft zur Seite stehe, weil ihr nur fest zu glauben brauchet, um mich zu meiner Machtäußerung zu veranlassen. Solange ihr fern seid von mir, seid ihr auch ohnmächtig. So wie ihr aber eine innige Verbindung herstellet mit mir, muss auch die Kraft von mir euch überströmen. Und dann schaffet und bewältigt ihr alles. Und es gibt für euch keine Begrenzung. Denn alle Grenzen fallen, wo meine Kraft genützet wird. Vertrauet nur vollgläubig auf die Liebe eures himmlischen Vaters. Und alle Sorgen werden von euch abfallen. Sie werden immer zur rechten Zeit behoben sein, weil ihr selbst die Zeit bestimmet durch die Stärke eures Glaubens. Amen. Ich will eure Arbeit segnen und lenken eure Gedanken und geben, dass ihr handelt nach meinem Willen. Darum setzet die Arbeit für mich und mein Reich eurer irdischen Tätigkeit voran, die ich dann gleichfalls segnen will und euch geistige Unterstützung sende, wo irdische Kraft nicht auszureichen scheint. Und so ich euch segne, wird alles gelingen. So ich euch segne, könnet ihr nicht angegriffen werden von bösen Kräften. Denn mein Segen richtet eine Schutzwand auf, hinter der ihr euch geborgen fühlen könnet. Eine Schutzwand, an der alles Feindliche zerschellt, weil meine segnende Hand über euch gebreitet ist, solange ihr arbeitet für mich und mein Reich. Ich will euch allen ein guter Hausvater sein, so wie ihr als meine Knechte arbeitet, in meinem Weinberg, so wie ihr mir dienet und mein Reich auf Erden auszubreiten suchet. Und euch soll es an nichts mangeln. Mit Kraft will ich euch ausstatten. Und in meinem Willen werdet ihr nun eure Erlöserarbeit ausführen, für die ich euch gedungen habe, in der letzten Zeit vor dem Ende. Amen.